Zunächst also unsere Reihe Heimat und Welt. Der Massentourismus droht mehr und mehr, die letzten Naturreservate der Erde zu zerstören und zum Totengräber der Landschaft zu werden. Hören Sie ab die Sendung bis zum letzten Bergesgipfel. Hey, Sie! Sie, hören Sie doch mal! Was machen Sie denn hier? Mann, weg da! Weg! Sind Sie verrückt, einfach hier rumzuspazieren? Der Baum hätte Sie glatt erschlagen können. Was wollen Sie überhaupt? Ich will wissen, was Sie hier tun. Wer sind Sie denn? Der Förster oder die Waldfee? Mein Name ist Müller. Ich komme hier gerade durch die Gegend und wollte mir ein wenig die Beine vertreten. Dann tun Sie das, aber nicht hier. Ja, aber das ist doch ein Wandergebiet. Soviel ich weiß, sogar Landschaftsschutzgebiet. Ja, richtig. Wie kommt man plötzlich dazu, hier die Bäume zu fällen? Weil Sie weg müssen, die stehen im Weg. Wem stehen die im Weg? Sagen Sie mal, Mann, lesen Sie überhaupt keine Zeitung? Oder glauben Sie vielleicht, diese schöne Gegend ist nur für Sie da? Wie sagten Sie doch, ist Ihr Name? Müller. Ach so, ja, das Wandern ist des Müllers Lust. Aber nicht alle heißen Müller und nicht alle sind verrückt aufs Wandern. Hier wird gebaut. Gebaut? Ein Urlauberdorf. Hotel, Swimmingpool, Tennisplatz, Reitpiste, 200 Bungalows und so weiter. So, und jetzt müssen wir weitermachen. Auf geht's, Leute! Der Bauplan liegt in der Gemeinde aus, da können Sie sich ja informieren, wenn Sie wollen. Erschließung von Landschaften für touristische Zwecke. Und das, obwohl in unseren Ballungszentren die ökologische Bedrohung bereits so weit fortgeschritten ist, dass jeder Baum, der fällt, uns dem Umweltkollaps näher bringt. Gerodet, erschlossen, betoniert wird heute überall in Westeuropa. An den Küsten wie in den Bergen, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Italien wie in Frankreich oder in Spanien. Hauptsache, die Landschaft ist reizvoll genug, um für den Massentourismus attraktiv zu sein. Und die Folgen? Beispiel Schweiz. Du, Hilde, Hör dir mal an, was Sie hier wieder in der Zeitung schreiben. Was denn? In der Schweiz werden pro Minute 40 bis 60 Quadratmeter Kulturland mit Asphalt oder Beton überzogen. Im Tagesdurchschnitt 65 Hektar. Und das meiste davon geht auf das Konto der wachsenden Erholungsgebiete. Na und? Was ist daran so falsch? Die Leute wollen schließlich mal raus aus ihren Städten. Nur wir sitzen hier rum und reisen nirgendwo hin. Ja, aber so kann das doch nicht weitergehen, Hilde. Die Zeitung schreibt, wenn die Bauwut in diesem Tempo weitergeht, dann wird in 100 Jahren die Schweiz total überbaut sein. Mein Gott, in 100 Jahren. Sind wir doch sowieso nicht mehr da. Sorgen hast du. Frage. Müssen wir uns tatsächlich sorgen, heute schon? Eine Antwort darauf gibt ein Franzose, Bertrand de Jouvenel. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte erscheint uns die Erde klein. Und nicht nur klein, auch verletzbar. Unter uns einige Fuß fruchtbaren Bodens. Über uns einige tausend Meter atembare Luft. Wir wissen, dass wir fähig sind, diese Luft zu verseuchen und diesen Boden in eine Wüste zu verwandeln. Unsere Fähigkeiten, die Natur zu nutzen, haben sich ins Fantastische gesteigert und uns mit jugendhaftem Stolz erfüllt. Diese Einstellung muss fortan einem etwas reiferen Gefühl der Verantwortung weichen. Wir sollten die Erde jetzt als unseren Garten sehen, der unserer sorgfältigen Pflege bedarf, wenn wir ihn bewahren und seine Schönheit erhalten wollen. Wir stehen dieser Aufgabe jedoch mit einer bejammernswerten Gleichgültigkeit gegenüber. Eine Seite der Gleichgültigkeit ist unser aller Urlaub. Aus tausend und abertausend individuellen, kurzfristigen Ortsveränderungen zum Zwecke von Erholung und Entspannung setzt sich der Massentourismus zusammen. Und der nagt an den letzten landschaftlichen Reserven unserer Erde. Eine völkerwanderungsähnliche Bewegung, die dazu beiträgt, das ohnehin bedrohte ökologische Gleichgewicht noch weiter in Unordnung zu bringen. Die menschliche Zivilisation ist im Begriff, ihre letzten Freiräume zu vernichten. Jedoch, solange wir in einer freien, demokratischen Gesellschaft leben, ist an den folgenden drei sozialen Errungenschaften bzw. Erkenntnissen nicht zu rütteln. Jeder, der arbeitet, hat Anspruch auf Urlaub. Der Urlaub dient der körperlichen und seelischen Erholung. Die Erholung ist überwiegend mit einer Ortsveränderung verbunden, da sie am Wohnort des Menschen, und das sind meist die großen Städte, nicht mehr gegeben ist. Wir haben unseren Reporter mit einem Mikrofon auf die Straße geschickt. Wie würden Sie denn reagieren, wenn man Ihnen per Gesetz verbieten würde, zum Beispiel im nächsten Jahr zu verreisen? Verstehen könnte ich es irgendwie. Wir sind sehr weit gewesen und wir haben da verschiedene Landstriche auch gesehen und gesehen, was draus geworden ist. Das ist ja schlimm. Wäre doch ein sehr weitgehender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, ne? Das ist es, ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich damit konfrontiert werden würde. Wahrscheinlich würde ich laut Hilfe schreien. Aber verstehen kann ich es irgendwo. Vom Grunde her gesehen wäre das schon eine gute Sache. Ich frage mich nur, wie die Realisierung ist. Das würde ich nicht begrüßen. Weil das finde ich nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Denn da würde man doch sehr eingeschränkt bezüglich seiner Freizeit. Da wärst du für. Ich glaube, es ist unmöglich. Man ist in einem freien Land und man kann fahren, wohin man will. Da müssen wir mich mal schon einsperren, um das zu verhindern. Das würde ich als einen einschneidenden Eingriff in meine persönliche Freiheit betrachten. Nee, ich würde mich versuchen, mit allen Mitteln dagegen zu wehren. Eins ist gewiss. Keine regierende demokratische Partei, die wiedergewählt werden will, darf ein solches Reiseverbot auch nur in Erwägung ziehen. Heute jedenfalls noch nicht. Und morgen? Bei den Touristikmanagern, den Reiseveranstaltern, den Freizeitplanern ist die Zukunft bereits im Gespräch. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir können zufrieden sein. Seit 1950 hat sich die Zahl der internationalen Touristen im Durchschnitt alle 7 Jahre verdoppelt. Heute sind wir soweit, dass rund 7% des Welthandelsumsatzes auf den Tourismus entfallen. Mit anderen Worten, meine Damen und Herren, für Reise und Erholung wird weltweit etwa genauso viel Geld ausgegeben, wie die jährliche Weltproduktion von Aluminium, Blei, Kupfer und Eisenerz zusammenwert ist. Und das, meine Damen und Herren, ist noch lange nicht das Ende der Entwicklung. Mehr über die Zukunftsaussichten erfahren Sie von meinen Kollegen. Die Zukunft, meine Damen und Herren, nun die Zukunft sieht, mag es anderswo auch kriseln, für die Touristikunternehmer gewinnträchtig aus. Denn im Jahr 2000 werden bei einer geschätzten Weltbevölkerung von 6,4 Milliarden rund 3 Milliarden Menschen ihren Urlaub nicht daheim verbringen. Und alle diese stadtmüden, erholungssuchenden Menschen wollen untergebracht, verpflegt und auf angenehme Art unterhalten sein. Auch wenn diese Hochrechnung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aufgehen wird, die Tatsache bleibt, dass der Tourist bereits heute dem Manne gleicht, der an dem Ast sägt, auf dem er sitzt. Eine geradezu widersinnige Zwangsläufigkeit. Der Tourist zerstört durch seine bloße Anwesenheit das, wonach er sucht. Die Ursprünglichkeit der Natur. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus, diese Stadt. Niemals kommt man hier raus. Meyers verreisen, Schulzens verreisen und wir sitzen da. Ich weiß gar nicht, was du dir dabei denkst, Walter. Nun, ich denke, da meine Gehaltserhöhung endlich durch ist, wir verreisen auch. Oh, Walter! Ja, also Moment mal. Eins kommt nicht in Frage. Keine von diesen Reisen von der Stange. Betriebsnudelei im Urlaub, das hätte mir gerade noch gefehlt. Wir sind Individualisten und das wollen wir auch bleiben. Wie soll ich das verstehen? Sieh doch aus dem Fenster. Aus dem Fenster? Ja, und? Da fällt dir nichts auf. Nur dieser Campinganhänger. Aha, gerade gekauft. Oh, Walter! Du bist verrückt. Und wohin fahren wir? Such dir es aus. In die Berge, an die See. Irgendwo wird sicher für uns noch ein stilles Fleckchen Erde finden. Und eben dies zu finden wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Dr. Just Krippendorf, Professor für Theorie und Politik des Fremdenverkehrs und Direktor des Forschungsinstituts für Fremdenverkehr an der Universität Bern. Die Flucht aus der Masse führt seltsamerweise wieder in die Masse hinein. Wenn Millionen Erholung suchen und dazu nach außergewöhnlichen Plätzen Ausschau halten und sich das finanziell auch leisten können, so werden sie sich selbst bei dem, wonach sie suchen, im Wege sein. Die Folgen sind überfüllte Strände, überfüllte Berge, überfüllte Seen. Ungeheure Menschenansammlungen auf riesen Campingplätzen, wo die Wohndichte oft wesentlich größer ist als in den dichtest besiedelten Stadtteilen europäischer Großstädte. Bis 40.000 Camper pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: die Wohndichte in den dichtest besiedelten Stadtteilen europäischer Großstädte beträgt 25.000 bis 30.000 Menschen pro Quadratkilometer. Die vermeintliche Einsamkeit ist längst zur unvermeidbaren Gemeinsamkeit geworden. Von der See bis zum letzten Bergesgipfel, mit all ihren negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Nicht einmal so exotische Länder wie Indien und Nepal blieben verschont. Auszug aus einem Bericht von Dr. Kamal Shrestha, Nepal, an die UNESCO. Die ausländischen Wanderer und Bergsteiger, die zu Tausenden in den Himalaya kommen, haben mittlerweile einen schlechten Ruf erworben. Denn sie hinterlassen überall, wo sie gehen oder lagern, ihren Zivilisationsmüll, der oft jeder Verwitterung trotzt. Die bekannteste Route, ein rund 200 Kilometer langer Weg von Kathmandu zur Sherpa-Stadt Namche Bazar, ist inzwischen zu einer Müllspur geworden. Doch ginge es nur um Müll. Der Himalaya, dieser riesige himmelhochragende Gebirgsstock, diese Festung aus Stein und ewigem Eis, verändert sich unter dem Strom des Tourismus, der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte. Nüchterne Wissenschaftler registrieren: Der Himalaya reagiert auf die vermehrte Begegnung mit dem Menschen empfindsam wie ein Seismograph. So haben vor allem die auswuchernden Campingplätze durch Eingriff in den spärlichen Baumbewuchs zu direkten Umweltveränderungen geführt. Die Gefahr von Erdrutschen und Steinschlägen ist erheblich größer geworden. Umweltveränderungen im Himalaya, obwohl hier von einem Massentourismus wohl noch lange nicht die Rede sein kann. Ähnlich besorgniserregend klingt ein Bericht aus den USA, aus einem Land also, in dem es doch eigentlich an Raum nicht mangelt. Amerikanische Forstbeamte und Jagdaufseher fühlen sich in jüngster Zeit zunehmend in die Rolle eines Zauberlehrlings versetzt, der zwar die Geister durch Werbung und mit dem Versprechen der naturverbundenen Einsamkeit rief, sie jetzt aber nicht mehr los wird. Wie in dem Gedicht von Goethe das vom Besen geförderte Wasser, so überschwemmen seit einigen Jahren immer mehr Naturfreunde die einst unberührten Urwälder und Savannen in den Nationalparks der Vereinigten Staaten. Zwischen moosbewachsenen Douglasfichten, begleitet vom Hämmern der Spechte, und im Dünengras der Pazifikküste, beobachtet von Truthahngeiern, findet die jüngste Verkehrsexplosion Amerikas statt, die in ihren Ausmaßen schon an die Probleme autoverstopfter Städte erinnert. Die Leute rasen durch die Wälder, fischen Flüsse und Seen leer und trampeln jedes Leben aus dem Wald. Tatsachen, die auch bei uns überall zu beobachten sind. Aber was dagegen tun? Soll man die von Touristen gefährdeten Nationalparks schließen? Welchen Zweck hätten sie dann noch? Der stressgeplagte Zivilisationsmensch sucht Ruhe und Erholung. Immer mehr stressgeplagte Zivilisationsmenschen suchen Ruhe und Erholung. Aus einzelnen Menschen werden Massen. Der Frieden der Nationalparks ist dahin. Ein Beispiel dafür, dass Umweltschäden auch ohne Zement und Beton zu erreichen sind. Freilich mit Zement und Beton sind sie rascher herbeigeführt. Leserbrief in einer schweizerischen Zeitschrift. Die Städter bauen Fabriken, verschmutzen die Seen, die Luft und überbauen mehr oder weniger grässlich ihre Landschaften und verdienen viel, viel Geld. Dann rufen sie nach Erholungs- und Grünzonen, die wir für sie bereithalten sollen, was wir auch gerne machen. Zur gleichen Zeit kommen sie zu uns, bauen Villen oder kaufen Wohnungen in Apartmenthäusern, die sie 2 bis 3 Wochen benutzen, um uns wieder die Dörfer zu verschandeln. Etwas stimmt nicht in dieser Ordnung. In dieser Ordnung stimmt in der Tat etwas nicht. Doch der Drang zur Zweitwohnung hat die gesamte zivilisierte Welt erfasst. Du, Hilde, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was wir im nächsten Urlaub so anfangen? Also eins kann ich dir heute schon sagen. Wieder auf so einen überfüllten Campingplatz ist bei mir nicht drin. Vom letzten Mal habe ich die Nase noch gestrichen voll. Was denn so schlimm? Schlimm? Wenn ich nicht genau gewusst hätte, dass es anderswo genauso ist, ich wäre keinen Tag geblieben. Also wenn ich da so an meine Jugend denke, gleich nach dem Krieg, als wir noch mit dem Zelt losgegangen sind, das waren Zeiten. Kein Mensch weit und breit. Also hierbleiben. Um Himmels Willen. Vielleicht gibt's doch noch etwas. Außer campen oder hierbleiben? Pass mal auf, Hilde. Die letzten Jahre waren doch nicht schlecht für uns. Einiges, was wir so gespart haben, liegt auf der hohen Kante und wird von Motten gefressen. Dazu kommt das Geld, das Mutter uns hinterlassen hat. Ja und? Worauf willst du hinaus? Darauf, dass wir den Campingwagen verkaufen. Was? Ein Kollege würde ihn nehmen, gegen bar. Das ist auch schon wieder Geld. Ja und dann? Jetzt hören wir mal gut zu, Hilde. Und geh nicht gleich in die Luft. Neulich habe ich mit Schulzens gesprochen. Die haben sich im letzten Jahr für den Urlaub in den Bergen einen kleinen Bungalow gekauft. 2 Zimmer, Küche, Bad, was man für den Urlaub gerade so braucht. Mhm. Und das in einer, kann ich dir sagen, einmaligen Gegend. Du, ich habe Fotos gesehen, einfach traumhaft. Nichts als Wald, Berge und vor der Haustür, direkt davor, der See. Schön wär's. Kristallklar. Schulze sagt, das reinste Trinkwasser. Ach, aber sowas können wir uns doch gar nicht leisten. Ja, eben doch. Das Geld, das wir haben, reicht für die Anzahlung. Und der Rest kann abgestottert werden. Ach, Walter. Das Ganze ist ein Geheimtipp, sagt Schulze. 10, 12 Nachbarn, mehr wird es dann nie geben. Nur muss man jetzt zugreifen. Wäre Müller die Ausnahme, bliebe gegen das Ferienhaus, die Zweitwohnung, kaum etwas zu sagen. Doch Müller ist nicht die Ausnahme. Mehr und mehr wird Müller zur Regel. Und die betonierte Spur seiner Ferienhäuser zieht sich von den Alpen bis hin zu den Gestaden ehemals einsamer Inseln im Mittelmeer und im Atlantischen Ozean. Experten schätzen, dass in Zukunft ein Viertel des Bauvolumens der Großstädte in Form von Zweitwohnungen auf dem Lande noch einmal entstehen wird. Für den Alpenraum, den zentralen Erholungsraum Europas, wird bis 1985 mit einer Verdreifachung des Flächenverbrauches für den Zweitwohnungsbau gerechnet. Auch hierbei wird wiederum klar, die Landschaft, die mit ihrem Liebreiz den Touristen anlockt, wird bei einer Ausdehnung des Tourismus mehr und mehr zum Ärgernis. Um Häuser, Straßen und sanitäre Einrichtungen zu schaffen, die meist nur ein paar Wochen im Jahr benötigt werden, vernichtet man wertvolle Wälder, fruchtbare Kulturflächen, saubere Gewässer und unverseuchte Luftzonen. Und dann, unausweichlich, kommt der Tag, an dem es heißt: Du, Walter, ehrlich, das hat doch keinen Sinn mehr. Von wegen Geheimtipp. Naja, so ganz Unrecht hast du nicht. Als wir hierher kamen, vor 3 Jahren, da war wirklich nichts dagegen zu sagen. Aber jetzt kommst du dir vor wie in der Stadt. Man fragt sich schon, warum man nicht gleich zu Hause bleibt. Ich fahre zum Einkaufen, kein Parkplatz. Ich fahre zur Reinigung, kein Parkplatz. Was hast du damals gesagt? 10, 12 Nachbarn höchstens? Über 1000 Häuser stehen jetzt hier. Dafür ist der Wald weg. Wie mir der Förster sagte, der durfte gar nicht weg, weil er hier der einzige Lawinenschutz ist. Herrgott, niemand konnte das voraussehen. Immerhin konntest du dir es nicht verkneifen, deinen Geheimtipp laut herauszuposaunen. Aber Hilde... 1 Dutzend Leute kann ich dir nennen, die nur deshalb hier sind, weil du sie darauf aufmerksam gemacht hast. Na, wenn es die nicht gewesen wären, wären andere gekommen. So ist das nun mal. Ach, hör doch auf. Es gibt doch fast keinen mehr in dieser verrückt gewordenen Welt, der nicht glaubt, dass er einen Anspruch hat auf sowas. Genau, wie wir. Das ist immerhin ein himmelweiter Unterschied. Wir waren schließlich sowas wie... Pioniere. Pioniere. Dass ich nicht lache. Wir waren zufällig nur unter den Ersten, die sich hier in eine solche vorgefertigte Baracke gesetzt und die Gegend verschandelt haben. Also jetzt mach mal einen Punkt, Hilde. Ja, früher, als du noch nichts hattest, da hast du die Arbeiter angepöbelt, wenn sie mal einen Baum fällten. Aber jetzt bist du selber einer von den Wohlhabenden. Ja, und ich auch. Und wir genießen, was wir kriegen können und machen die Augen zu. Sag mal, weißt du überhaupt, dass man seit heute im See nicht mehr baden darf? Was, nicht mehr baden? Wer sagt das? Die Gemeinde sagt das. Gerade eben haben sie die Schilder angebracht. Baden verboten. Angeblich gehen da irgendwelche Abwässer rein. Also wenn die uns jetzt auch noch den See nehmen. Eben. Ich schlage vor, wir verkaufen den Krempel. Und dann? Gehen wir eben woanders hin in den Ferien. Vielleicht zur Abwechslung mal an die See. Du, Spanien soll ungeheuer günstig sein. Dr. Just Krippendorf. Die Touristenheere werden auch die letzten noch verfügbaren Landschaften erobern. Man weiß, wie sich das abspielt. Jede besonders schöne und noch unberührte Landschaft zieht Menschen an, die dort Ferien machen wollen, die Erholung suchen. Es kann eine Meeresküste, es kann ein Hochtal in den Alpen sein oder das Ufer eines Sees. Die Schönheit der Gegend spricht sich herum. Die Bedarfsweckungswirtschaft tritt in Aktion. Urlaub im Paradies. Ferien in unberührter Natur. Mit dem Meer leben. Mit den Bergen leben. Kaufen Sie sich das Unbezahlbare. Auf neuen bequemen Straßen ins neue Urlaubsparadies. Die Flussauen werden zu Campingplätzen, die Berghänge zu Skipisten, die Seeufer zu Badeanstalten und die Gipfel zu Endstationen von Sesselbahnen. Und wo die Erreichung irgendeines Punktes, irgendeiner Region mit Mühe verbunden ist, da sorgen rührige Fremdenverkehrsfunktionäre für Annehmlichkeiten. Asphaltierte Straßen mit Parkplätzen, Pendelbusse, Schwebebahnen und Lifte und die Gastronomen rücken nach. Eine neue Ausbeutung greift Platz, die der industriellen Ausbeutung in nichts nachsteht. Die Verwandlung der Natur in Freizeitgelände. Der unberührte Landstrich wird mehr und mehr berührt und eines Tages stinkt der See, stinkt die Luft, erdröhnt das stille Tal vom Verkehrslärm. Eines Tages ist die Landschaft überlastet, die Natur überfordert. Die Leute sagen... Wie in der Stadt und verbringen ihre nächsten Ferien in einer wirklich noch unberührten Gegend und so weiter und so fort. Die Fremdenindustrie ist mit keiner anderen Industrie vergleichbar. Anderswo trifft es zu, dass Kapital, das verloren geht, auch wieder zurückgewonnen werden kann. Landschaft jedoch, die zerstört wird, ist für immer verloren. Dort, wo im Winter Tausende von Skiläufern die Pisten bevölkerten, bleiben öde, graue, graslose Schuttflächen zurück. Hässliche Zweckbauten, Drahtseile, Pfeiler verschandeln die Landschaft. Vor den Bergstationen der Alpspitzbahn kriechen jedes Wochenende Naturfreunde in Stärke von Ameisenkompanien bergwärts. Oben neben dem Gipfelkreuz in 2623 Meter Höhe häuft sich ein meterhoher Müllberg aus leeren Bierdosen, zerbrochenen Colaflaschen und Kickschachteln. Kann man denn nichts tun gegen diese Entwicklung? Ist die Zerstörung der Landschaft durch den reisenden Menschen unaufhaltsam? Hier ein Gegenvorschlag. Ja, indem man zum Beispiel nicht so sehr große Hotelkomplexe baut, sondern die mehr der Landschaft angliedert. Also in Bungalow-Form oder eben in dem Stil des betreffenden Landes. Und vielleicht irgendwelche Naturschutzgebiete einrichtet. Insbesondere vielleicht an den Küsten oder so, dass eben nicht die gesamten Küstenstriche praktisch zugebaut werden. Mit anderen Worten, man darf es den Leuten nicht so bequem machen, die schönsten Punkte einer Landschaft zu erreichen. Also keine Zubringerstraßen mehr bauen, die vorhandenen so weit wie möglich sperren, keine Seilbahnen mehr auf Alpengipfel, keine Hotels in freier Natur, keine Campingplätze. Jeder darf die Landschaft betreten. Einzige Bedingung, Fortbewegung nur mit Muskelkraft. Wie reagiert der Mann von der Straße auf diesen Vorschlag? Vom Ziel des Umweltschutzes wäre es schon gerecht, aber vom Ziel der Erholung, glaube ich, weniger effektiv. Da hätte ich Verständnis für. Hätten Sie auch Verständnis dafür, wenn man zum Beispiel keine Hotels mehr bauen? Mein Gott, würde ich mir ein anderes Urlaubsgebiet suchen. Wenn er einen schnellen Tempotaschentuch braucht, dann muss er das kaufen können, ne? Oder kriegt plötzlich Durst, muss er was zu trinken haben. Wenn man berufstätig ist, würde ich sagen, sollte man den Rentner nicht in der Hochsaison so viel reisen lassen. Vielleicht wäre da etwas anderes möglich. Bleibt die Frage, ob man auch den Tourismus in die Sahara fördern könnte, ne? Wo nichts ist, da kommt doch keiner hin, oder? Ach ja, das wäre schon angebracht. Also, die brauchen ja nicht recht, wo man sagen, dass sie aus dem Bett ins Wasser springen. Ja, warum nicht? Sie würden das in Kauf nehmen? Ja, das würde ich mit in Kauf nehmen, denn man muss ja nicht unbedingt so nah an den Strand oder ans Wasser fahren. Man könnte ruhig den Rest zu Fuß gehen oder per Fahrrad, warum nicht? Lieber ein bisschen Unbequemlichkeiten als mit Auto bis an den Strandrand fahren, nicht? Es wird Zeit, dass der Mensch begreift, was er sich selbst antut, wenn er die Erde weiter so vergewaltigt. Andernfalls könnte der Tourismus im Jahre 2000 vielleicht so aussehen. So, der Nächste. Entschuldigen Sie, ich wollte nur mal nachfragen wegen meines Antrages. Name und Kennziffer? Walter Müller, M45-91-82. Augenblick. M45-91-82. Walter Müller, richtig. Ja, Ihr Antrag liegt vor. Aber ich fürchte, Sie werden damit nicht viel Glück haben. Eine Reise vor 7 Jahren nach Mallorca, eine Reise im vergangenen Jahr an die Ostsee. Tja, Ihr Kontingent für dieses Jahrzehnt ist damit praktisch ausgeschöpft, Herr Müller. Sie wissen ja, die neuen Beschränkungen zum Zweck der Regenerierung der Meere. Hören Sie, ich habe das Ganze neulich mit einem Freund durchgesprochen, der was von der Sache versteht. Und der sagt, weil meine Frau doch letztes Jahr nicht mit konnte, weil sie da gerade keinen Urlaub bekam. Augenblick, Augenblick. Werden wir alles gleich haben. Name und Kennziffer? Hilde Müller. M45-91-83. M45-91-83. Hilde Müller. Also die war voriges Jahr nicht mit. Ja, das ist richtig. Keine Eintragung. Also wenn Ihre Frau einen gesonderten Antrag stellt, dann könnte ich ihr 12 Tage bewilligen. Voraussichtlich Bayerischer Wald oder Jugoslawien. Aber Sie könnten da leider nicht mit. Oder wird es vielleicht im Jahre 2000 gar keinen Tourismus geben? Und ein alter Mann wird seinem Enkel erzählen, hör zu, schließ die Augen, vielleicht kannst du dir es dann vorstellen. Hier, wo wir jetzt stehen, zwischen all diesen verlassenen, toten Häusern, zwischen all diesem verrotteten Beton, hier, ich kann mich noch gut daran erinnern, hier war einmal Natur. Und der Enkel wird diesen wunderlichen Worten lauschen und sich fragen, was ist das, Natur? Bis zum letzten Bergesgipfel. Massentourismus, Totengräber der Landschaft. Das war eine Sendung der Reihe Heimat und Welt.